mein Gott, großer Herr, denn ich gehöre dir. Du bist mein Gott, großer Herr, und alle Engel jubeln dir. Und natürlich auch dein Geist in mir, großer Herr. Einst gab es Mose und die Propheten, die warnen Israel und seinen Städten. Gott sprach durch sie das Gesetz, denn es war fein, und gab manch Wunder seinem Volke allein. Doch ließen sie sich nicht belehren, ja, und sie wollten sich auch nicht bekehren. Gott gab das Größte, was er hatte, seinem Sohn. Er litt auch Spott und Leid und Trauer und auch Hohn. Du bist mein Gott, großer Herr, denn der Himmel bebt vor dir. Du bist mein Gott, großer Herr, denn ich gehöre dir. Du bist mein Gott, großer Herr, und alle Engel jubeln dir. Und natürlich auch dein Geist in mir, großer Herr. Nun werf nicht weg Gottes Gnade, für das Gesetz es wäre unheimlich schade. Denn Jesu Christi Tod wär ganz umsonst für dich. Im Gesetz, da stirbst du jämmerlich. Wer nur ein Tüpfelchen davon versäumt, der hat sein Leben lang umsonst geträumt. Denn du verwarfst das größte Opfer, Jesu Christ, und hast verpasst die Gnade, die für dich ist. Du bist mein Gott, großer Herr, denn der Himmel bebt vor dir. Du bist mein Gott, großer Herr, denn ich gehöre dir. Du bist mein Gott, großer Herr, und alle Engel jubeln dir. Und natürlich auch dein Geist in mir, großer Herr. Ja, unser Herr war nicht allein, denn er setzte uns zum Wohlapostel ein. Es waren viele an der Zahl, doch einer wurde ihm zur Qual. Alle anderen gaben für ihn Leib und Blut. Sie sagten uns in seinem Sinn: Was ist nun gut für uns und wo geht's hin? Drum dürfen wir alles essen und auch das Gesetz vergessen, denn der Herr gab sich für uns dahin. Du bist mein Gott, großer Herr, denn der Himmel bebt vor dir. Du bist mein Gott, großer Herr, denn ich gehöre dir. Du bist mein Gott, großer Herr, und alle Engel jubeln dir. Und natürlich auch dein Geist in mir, großer Herr. Es kommt die Zeit und ist schon heut, da wird aus Freud manch Herzeleid. Auch ist es eine böse Zeit, drum kauf sie aus. Denn sehr viel Leid und Trauer steht uns noch ins Haus. Doch Jesus Christus, der ist der Weg. Er ist ganz schmal, so wie ein kleiner Steg. Du wirst ihn finden, wenn du ehrlich nach ihm suchst. Er ist die Tür und gibt dem Leben einen Sinn. Du bist mein Gott, großer Herr, denn der Himmel bebt vor dir. Du bist mein Gott, großer Herr, denn ich gehöre dir. Du bist mein Gott, großer Herr, und alle Engel jubeln dir. Und natürlich auch dein Geist in mir, großer Herr. Und nach dem Gehen von dieser Welt, da geht es unter Gottes Himmelszelt. Ich kann es kaum erwarten, das sage ich gleich. Meinen Platz, den herrlich Garten Gottes Reich.